Erster ich, Paulus, bitte euch mit der Freundlichkeit von Jesus. Wenn ich bei euch bin, bin ich ruhig. Aber wenn ich weg bin, bin ich mutig. Zweiter ich hoffe, ich muss nicht mutig sein, wenn ich komme. Ich will die Leute bestrafen, die sagen, dass wir wie normale Menschen leben. Dritter wir leben wie Menschen, aber wir kämpfen nicht wie Menschen. Vierter unsere Waffen sind nicht normale Waffen. Gott gibt uns starke Waffen, um falsche Ideen zu zerstören. Fünfter wir zerstören alle falschen Gedanken. Wir helfen den Menschen, Jesus zu gehorchen. Sechster wir sind bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen. Aber zuerst müsst ihr gehorchen. Siebter schaut ihr nur auf das Aussehen? Wenn jemand denkt, dass er zu Jesus gehört, soll er bedenken, dass auch wir zu Jesus gehören. Achter Gott hat mir Macht gegeben, um euch zu helfen, nicht um euch zu zerstören. Auch wenn ich stolz darauf bin, werde ich mich nicht schämen. Neunter ich will nicht, dass ihr denkt, ich will euch nur mit meinen Briefen Angst machen. Zehnter manche sagen, Paulus, Briefe sind hart und streng. Aber wenn er da ist, ist er schwach und seine Worte sind nicht wichtig. Elfter diese Leute sollen wissen, was wir in unseren Briefen schreiben, das tun wir auch, wenn wir da sind. Zwölfter wir vergleichen uns nicht mit Leuten, die sich selbst loben. Sie sind dumm, weil sie sich nur mit sich selbst vergleichen. Dreizehnter wir loben uns nicht zu viel. Gott hat uns ein Gebiet gegeben, und wir bleiben in diesem Gebiet. Wir sind auch zu euch gekommen. Vierzehnter wir sind nicht zu weit gegangen, als wir zu euch kamen. Wir waren die Ersten, die euch die gute Nachricht von Jesus brachten. Fünfzehnter wir loben uns nicht für die Arbeit von anderen. Wir hoffen, dass euer Glaube wächst. Dann können wir in eurem Gebiet noch mehr tun. Sechzehnter wir wollen die gute Nachricht auch in andere Orte bringen. Wir wollen uns nicht für die Arbeit von anderen loben. Siebzehnter wer sich loben will, soll den Herrn loben. Achtzehnter nicht der ist gut, der sich selbst lobt, sondern der, den der Herr lobt.